Ich war ein Kind und fragte viel, was ist das Schönste auf dieser Welt? Das ist verschieden, sprach die Mama. Hör nur, was mir gefällt. Que sera, sera, was alles auch kommen mag. Das Schönste ist jeder Tag, nur mit dir allein.